Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Badeort Lyme Regis in der Grafschaft Dorset an der Südküste Englands. Im Jahr 1812, also vor etwa 200 Jahren. Der wütende Sturm von gestern Nacht hat sich etwas gelegt. Aber immer noch weht ein schneidend kalter Wind. Die See peitscht gegen die schroffen Klippen der Steilküste. Knietief mit den Beinen im kalten Wasser wartet ein zierliches Mädchen die Küste entlang. Immer wieder bückt es sich, um Steine aufzulesen. Oh, der ist ja schön. Eine seltsame Form. Manche Steine entlang der Küste haben eine merkwürdige Form. Die sammelt Mary Anning auf und legt sie in ihren Korb. Kuriositäten, die man als Andenken an die vielen Badegäste von Lyme Regis verkaufen kann. Schlangensteine etwa, die so aussehen, als ob sich eine Schlange kreisrund eingerollt hat. Es gibt Menschen, die glauben, dass man mit Hilfe von diesen Orakelsteinen die Zukunft voraussagen kann. Das bringt bestimmt genügend Geld. Dann gibt es noch diese länglichen Steine, die wie langgestreckte Zipfelmützen für Zwerge aussehen. Petrusfinger, sagen die Leute zu ihnen. Oder auch Donnerkeile. Auch nach spitzen, wie messerscharfe Zähne aussehenden Steinen hält Mary Ausschau. Oder nach Steinen, die Wirbel aus dem Rückgrat eines riesigen Tieres sein könnten. Das Geld ist knapp bei den Annings. Ist es immer gewesen. Auch als Marys Vater noch lebte. Seit dem Tod des glücklosen Tischlers erhält die Familie Armenunterstützung. 3 Schilling in der Woche. Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Wenn Mary Glück hat und einen außergewöhnlichen Stein findet, dann können sie, ihr jüngerer Bruder Joseph und ihre Mutter Molly, sich einmal wieder richtig satt essen. Manche Badegäste bezahlen viel Geld für die Kuriositäten. Einige Steine sehen aus wie Tiere. Die bringen besonders viel ein. Ein Jahr ist es her, da hat Marys Bruder Joseph hier unten am Strand so ein steinernes Tier gefunden. Mary, Mary, komm hierher. Hier liegt etwas. Lass mal sehen. Was ist das? Sieht aus wie eine Schnauze. Stimmt. Mit vielen spitzen Zähnen. So ein großes, gefräßiges Maul. Habe ich noch nie gesehen. Angst und Bange kann einem werden. Vielleicht ist es ein verzauberter Drache. Was, wenn er wach wird? Du bist ein Spinner, Joseph. Bin ich nicht. Schau mal, das hier könnte ein Auge sein. Ja, stimmt. Groß wie der Boden einer Schüssel. Wie gut alles erhalten ist. Wir müssen den Stein vom Sand befreien. Komm, Joseph, hilf mir. Ja. Ein Kopf von 1,20 Meter Länge kam damals zum Vorschein, mit einem Raubtiergebiss voll von kleinen spitzen Zähnen, mit Augen aus Stein, die die Kinder ernst anzublicken schienen. Mit Hilfe von einigen kräftigen Männern schafften die Kinder ihren Fund nach Hause. Kein Mensch kann Mary erklären, wieso dieser Kopf unter dem Sand der Küste gelegen hat. Dass es sich bei den steinernen Tierknochen, die man gelegentlich entlang der Küste findet, um Überreste von einstmals lebenden Tieren handeln könnte, erscheint den Menschen vor 200 Jahren ausgeschlossen. Man findet die Tierknochen schließlich meist dann, wenn der Sturm die Schieferwände der Steilküste zerschlägt und riesige Platten ins Meer stürzen. Andere sind mehrere Meter tief unter dem Strand vergraben. Kommen nur zum Vorschein, wenn wütende Wassermassen den Sand ins Meer reißen. Wie bitteschön hätten sich die Tiere so tief in den Fels hineinfressen können? Oder so viele Meter tief ins Erdreich? Mary versucht mehr über das Ungeheuer herauszufinden, das ihr Bruder entdeckt hat. Ein Buch hat sie gefunden mit Abbildungen von afrikanischen Tieren. Sie stellt erstaunt fest, dass der Kopf dem Schädel eines Krokodils ähnelt. Nur, dass das steinerne Geschöpf viel mehr Zähne hat und die Schnauze spitzer zuläuft. Wie mag wohl der Körper des Tieres aussehen? Mary beschließt, danach zu suchen. Aber nur wenige Tage nach dem Fund begräbt eine Schlammlawine den Abschnitt des Strandes, an dem Joseph seine eigenartige Entdeckung gemacht hat. Und jede weitere Suche ist unmöglich. Wochen und Monate sind nach Josephs Fund ins Land gegangen. Als Mary sich an diesem Morgen dem Küstenstreifen unterhalb von Black Van nähert, sieht sie sofort, dass der nächtliche Sturm die Tonnen von Schlamm weggespült hat, die fast ein Jahr lang über dem Fundort des Schädels lagen. Sofort holt Mary die Schaufel aus ihrem Korb und beginnt zu graben. Unweit der Stelle, an der der eigenartige Krokodilskopf lag, stößt sie 60 cm tief in der Erde auf eine Versteinerung. Mit ihrem Hammer bearbeitet sie geschickt den Kalkstein. Wirbelknochen kommen zum Vorschein, einer nach dem anderen. Manche sind 8 cm breit. Dann stößt sie auf Rippen, die noch mit den Wirbeln verbunden sind. Das Rückgrat scheint endlos lang zu sein. Mary bittet ein paar Männer, ihr bei der Arbeit zu helfen. Gemeinsam legen sie 60 Wirbel eines fischartigen Geschöpfs mit einem langen Schwanz frei. Ein riesiges Monster, 5 Meter lang. Wie ein Lauffeuer spricht sich die Sensation in der Stadt herum. Die kleine Enning hat ein vollständiges Skelett gefunden, unten am Strand von Black Van. Außerordentlich. Zusammenhängende Knochen. Das gab es noch nie. Der Gutsherr will es ihr abkaufen. Das Ungeheuer soll in einem Museum ausgestellt werden, in London, am Piccadilly Square. 23 Pfund hat er ihr dafür geboten. Ein kleines Vermögen. Na, das trifft die Richtigen. Ich gönne es den Ennings. Ein halbes Jahr, keine Sorgen ums Brot. Das wird auch fürs Fleisch in der Suppe noch lang. Angespornt von ihrem unglaublichen Erfolg, geht Mary Enning nun täglich entlang der Steilküste auf die Suche. Unermüdlich, fast besessen, setzt sie Tag für Tag bei jedem Wetter, selbst bei Sturmflut, ihre Suche fort. Nach Stürmen findet man am meisten. Mary muss dem Meer zuvorkommen, muss da sein, bevor die Knochen, die der Fels freigibt, ins Meer gespült werden. Ihre Freundin Anna Maria Pinney begleitet sie gelegentlich. Wir kletterten an Stellen hinunter, an denen ich einen Abstieg für unmöglich gehalten hätte, wäre ich allein gewesen. Der Wind war stürmisch, der Boden schlüpfrig und die Wellen schlugen gegen Churchcliff. Als wir endlich den Grund erreichten, waren die Gefahren keineswegs vorüber. An einer Stelle mussten wir uns beeilen, um zwischen zwei Brandungsschüben durchzukommen. Sie packte mich mit einem Arm um die Hüfte und trug mich ein Stück. Ihre Fähigkeit des Aufspürens von Kuriositäten versetzt jeden, der ihr dabei zusieht, in Staunen. Sie ist in der Lage, ohne Zögern, aus 50 Klümpchen, die alle eins wie das andere aussehen, das eine herauszugreifen, das, mit einem geschickten Schlag gespalten, einen perfekten Fisch zeigt, eingebettet in eine Masse, die einstmals weicher Lehm war. Ichthyosaurus, Fischechse, taufen die Wissenschaftler Marys Seeungeheuer. Allerdings kommt das eigenartige Tier erst 10 Jahre nach dem Fund zu seinem Namen. So lange dauert es, bis sich die Naturkundler einen Reim aus dem machen können, was Mary gefunden hat. Der Ichthyosaurus weist sowohl Eigenschaften von Fischen auf, als auch von Reptilien. Ichthyosaurier ähneln Delfinen. Doch sie waren bis zu 10 Meter lang und hatten riesige Augen. Damit konnten sie schon aus weiter Entfernung ihre Beute ausmachen und jagen. Mit ihren mit bis zu 200 spitzen Zähnen bewaffneten Schnäbeln fingen sie Fische und Weichtiere. Sie steuerten mit den Schwanzflossen und nahmen die Seitenflossen zur Unterstützung. Mary Enning, die keine große Schulbildung genossen hat, liest in ihrem Häuschen am Strand von Lyme alle Zeitungsartikel, die über ihren Fund veröffentlicht werden. Sie versucht, die Sprache und Sichtweise der Wissenschaftler zu verstehen. So lernt sie, dass man versteinerte Tiere Fossilien nennt. Wenn ein Tier stirbt und dann unter Wasser sinkt, wird es von herabsinkenden Partikeln eingehüllt und schließlich mit einer Schlammschicht bedeckt. Das Skelett wird von Mineralien im Wasser durchdrungen und verstärkt. Über der Schlammschicht mit dem toten Tier lagern sich im Laufe der Zeit weitere Schichten ab. Im Laufe von Millionen Jahren wird aus einer Sandschicht unter dem Druck des enormen Gewichtes von sich darüber ablagernden neuen Schichten Stein. Erst Bewegungen der Erdkruste bringen das im Stein eingeschlossene Tier vielleicht eines Tages wieder zum Vorschein. Mary, blas das Licht aus. Es ist Zeit zu schlafen. Mutter, hier steht, dass unser Ungeheuer wirklich gelebt hat. Es ist durch einen Ozean geschwommen, der zu Stein geworden ist. Ich frag mich, ob es noch andere Ungeheuer in dem Ozean gab. Schlaf jetzt lieber, Mary. Du musst aufhören, immer nur an diese Kreaturen zu denken. Sonst kriegst du heute Nacht wieder schlechte Träume. Obwohl auch auf dem Land Ungeheuer gelebt haben? Kind, worüber du dir heute bloß wieder Gedanken machst. Das wird man nie herausfinden. Also braucht es dich nicht zu kümmern. Es dauert lange, bis Sand zu Stein wird. Millionen von Jahre. Kann man sich kaum vorstellen. Vor Millionen von Jahren war der Ozean voll von Ungeheuern. Wie meinem. Still, Mary. Du lästerst Gott. Was du sagst, kann nicht sein. Millionen Jahre. In der Bibel steht, wie die Welt entstanden ist. Wir wollen nicht an Gottes Worten zweifeln. Zu Mary Ennings Zeit wird die Bibel wie ein Tatsachenbericht gelesen. Gott hat die Welt und alle Lebewesen in 6 Tagen erschaffen und ruhte am 7. Davor war nichts. Die Erde war wüst und leer. Von prähistorischen Tieren erwähnt die Bibel nichts, also hat es sie auch nie gegeben. In welchem Jahr Gott sein Werk begann, errechnet 1650 der irische Erzbischof James Usher. Gott machte sich genau am 23. Oktober des Jahres 4004 vor Christus an die Arbeit. So alt ist die Erde. Diese Zahl ist zu Mary Ennings Zeit in jeder Bibel vermerkt. Und wer das in Frage stellt, stellt Gott in Frage. Die Geologen wissen jedoch längst, dass die Erde älter sein muss. Viel älter. Unvorstellbar alt. Sie haben festgestellt, dass die Gesteinsschichten der Erde wie ein Blätterteig beschaffen sind. In jeder Schicht hat sich eine andere Epoche abgelagert. Die tiefsten Schichten, weit unter der Erdoberfläche, sind die ältesten. Ganz oben liegen die jüngsten. Die Erdgeschichte wird in 3 Zeitalter aufgeteilt. In das Erdaltertum, das Erdmittelalter und die Erdneuzeit. Das Tier, das Mary Anning gefunden hat, der Ichthyosaurus, hat im Erdmittelalter gelebt. Die Steine verraten unmissverständlich, dass die Berichte der Bibel nicht stimmen können. Gott hat nicht alle Tiere am selben Tag geschaffen, sonst müssten ihre Überreste alle in derselben Gesteinsschicht liegen. Aber in jeder Gesteinsschicht findet man andere Fossilien. Nur ganz oben, recht nah an der Oberfläche, findet man Säugetiere. Um sich darüber auszutauschen, was für Beobachtungen in der Natur gemacht werden, welche Fossilien in welcher Gesteinsschicht auftauchen, zu was für Rückschlüssen über die Schöpfung das zwangsläufig führt, werden in London gleich 2 geologische Gesellschaften gegründet. Wir, die wir hier unterschrieben haben, versprechen, dass wir uns bemühen werden, das Mehren des Wissens um die Natur zu fördern. Längst hat sich unter den gelehrten Herren Geologen herumgesprochen, wie geschickt Mary beim Aufspüren von Fossilien ist. Einige der wissbegierigen Männer, auch einige wohlhabende Sammler, machen sich auf den Weg zu ihr, um sie auf der Suche nach Fossilien zu begleiten, um ihr einige Stücke abzukaufen oder einfach nur, um die Meinung des jungen Mädchens einzuholen. Von allen Seiten wird sie in höchsten Tönen gelobt. Das Besondere an dieser Frau ist, dass sie sich durch und durch mit der Wissenschaft vertraut gemacht hat. Dass sie bereits in der Sekunde, in der sie irgendwelche Knochen findet, genau weiß, wie diese einzuordnen sind. Sie baut einen Rahmen, fixiert die Knochen in Zement, dann zeichnet sie das vollständige Skelett und schon hat sie es sich eingeprägt. Die Geologen vermuten, dass es noch mindestens eine weitere Echse in diesem Meer gab, in dem der Ichthyosaurus auf die Jagd ging, so erfährt Mary. Sie haben unbekannte Knochen gefunden, in derselben Gesteinsschicht, in der auch die Ichthyosaurierknochen gefunden wurden. Plesiosaurus wird das Tier heißen, sollte jemals ein Exemplar davon auftauchen. Plesiosaurus heißt reptilienähnlich. Mary Anning macht sich noch entschlossener auf die Suche. Wenn es noch ein weiteres Meeresungeheuer zu finden gibt, dann wird sie es finden. In den Jahren darauf wird es für Mary jedoch immer schwerer, gute Fossilien zu finden. Auch andere Fossilienjäger gehen entlang der Küste auf Jagd. Manchmal gelingt ihr monatelang kein einziger wirklich bedeutender Fund. Hunger und große Entbehrungen bestimmen jetzt das Leben der kleinen Familie. Verzweifelt setzt Mary die Suche fort. Schließlich, Mary ist inzwischen 20 Jahre alt, bleibt den Annings nichts übrig, als ihre Habseligkeiten und die wenigen Möbel zum Verkauf vor die Tür ihres kleinen Hauses zu stellen. Wenigstens die Miete für ihr karges Zuhause müssen sie zusammenbekommen. Einer der wohlhabenden Sammler, Lieutenant Colonel Birch, besucht die Familie in dieser Zeit und ist tief betroffen von ihrer Not. Ich fand diese Leute, die Annings, in beträchtlichen Schwierigkeiten, gerade dabei, ihre Möbel zu verkaufen, um ihre Miete zahlen zu können, weil sie fast ein Jahr lang kein einziges wirklich gutes Fossil mehr gefunden haben. Birch betrachtet seine eigene geliebte Sammlung, die nur mit Marys Hilfe zusammengekommen ist, und trifft einen Entschluss. Ich will meine Sammlung zum Wohl der armen Frau und ihres Sohnes sowie ihrer Tochter verkaufen, die in Wahrheit fast all diese schönen Dinge gefunden haben. Ich werde vielleicht niemals wieder so etwas besitzen wie das, von dem ich mich zu trennen gerade im Begriff bin. Doch wenn ich es tue, werde ich die Befriedigung haben zu wissen, dass das Geld gut angelegt ist. Als hätte Birch begriffen, dass Marys einzigartiges Talent für alle Menschen das Fenster zur weit entfernten Vergangenheit öffnet. Als wäre ihm klar, wie wichtig es ist, dass sie mit ihrer Arbeit weitermacht. Bei der Versteigerung seiner Kostbarkeiten im Mai 1820 kommen 400 Pfund für die Annings zusammen. Und mit diesem Polster im Rücken kann Mary ihre Suche fortsetzen, muss sich nicht als Dienstmädchen anstellen lassen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das Glück kommt zurück. 1821 gräbt sie den ersten Ichthyosaurus Diodon aus. 2 Monate später den ersten Ichthyosaurus vulgaris. Und wieder nur wenige Monate später einen weiteren Ichthyosaurier. Und dann wieder nichts. Über Monate keinen einzigen nennenswerten Fund. Höchstens mal einen Orakelstein, von dem sie inzwischen weiß, dass es sich dabei um einen Ammoniten handelt. Oder sie findet einen Belemniten, den die Leute Donnerkeil nennen und für den es kaum Geld gibt, weil die Belemniten einfach zu zahlreich am Strand zu finden sind. Die Angst sitzt Mary im Nacken. Erst nach über 1,5 Jahren vergeblicher Suche wendet sich das Blatt. 10. Dezember 1823. Am Fuß der Black Van-Klippen stößt Mary Anning auf einen steinernen Kopf. Er ähnelt keineswegs einem Ichthyosaurier. Er ist viel kleiner, sieht aus wie der Kopf einer Schildkröte, 12 Zentimeter lang. Mary fängt fieberhaft an zu graben. Endlich zeigst du dich. Plesiosaurus. Ein Plesiosaurus. Es kann nichts anderes sein. Der Kopf liegt ziemlich tief im Sand. Wie immer, wenn sie einen interessanten Fund macht, vergisst Mary völlig die Zeit. Auch die eisige Kälte, den schneidenden Wind nimmt sie nicht wahr. Sie merkt nicht, dass sie von der aufspritzenden Gischt völlig durchnässt wird. Sie verspürt keinen Hunger, keinen Durst, nur Neugierde, Wissbegierde und tiefe Freude. Nach und nach legt sie das Rückgrat des unbekannten Tieres frei. Eine schlangenartige Form taucht aus der Vergangenheit auf. Ein Wesen mit einem scheinbar unendlich langen Hals. Sieht aus wie eine Schlange, die von einer Schildkröte gezogen wird. Mary weiß, dass ihr nicht viel Zeit bleibt. Sie muss das Wesen so schnell wie möglich bergen, sonst wird es von der aufkommenden Flut ins Meer gerissen. Sie holt Hilfe. Ihr kleiner, unerschrockener, schwarz-weißer Hund Trey bewacht unterdessen das Ungeheuer, damit andere Fossilienjäger den Fund nicht für sich beanspruchen. Während der Nacht legt sie mit Dorfbewohnern 90 Wirbel frei und mit vereinten Kräften gelingt es ihnen, den Fund vor der Flut in Sicherheit zu bringen. Es ist ein Plesiosaurus, ein Meeresreptil. 2,70 Meter ist der Plesiosaurus lang. Er hat Zähne wie ein Krokodil, besitzt 14 Rippen, die denen eines Chamäleons ähneln. Er hat keine Beine oder Flossen, dafür aber etwas, das wie Paddel aussieht. Das Auffallendste aber ist der lange, schlangenartige Hals. Er ist länger als der übrige Körper, länger als jeder noch so lange Schwanenhals. Als die Geologen in London von Marys neuem Fund hören, geraten sie in helle Aufregung. Sie reißen sich gegenseitig die Skizzen aus der Hand, die Mary vom Plesiosaurus angefertigt hat. Hast du schon einen Käufer, Mary? Der Krämer dringt darauf, dass wir endlich die lange Rechnung bezahlen. Jetzt, wo du wieder etwas gefunden hast. Der Duke of Buckingham hat mir 110 Pfund geboten. Ich hatte mir mehr versprochen, aber ich werde es wohl dafür hergeben müssen. Wie konnte sich das Tier nur bewegen? Konnte es seinen langen Hals aufrecht halten? Der Plesiosaurus scheint so unbeweglich und mit seinem kleinen Kopf überaus unintelligent, dass er bestimmt eine leichte Beute für den Ichthyosaurus war. Die Geologen diskutieren sich die Köpfe heiß. Man beschließt, den berühmtesten Naturforscher der Welt zu befragen. Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert, Baron de Cuvier, in Paris. Der Baron ist eine Weltautorität zu allen Fragen, die den Bewegungsapparat lebender und ausgestorbener Tiere betreffen. Ein überaus scharfer Verstand. Lasst uns nicht länger nach mythischen Tieren suchen. Der Menschenfresser, der einen menschlichen Kopf und den Rumpf eines Löwen trägt und einen Schwanz, der in einem Skorpionstachel endet. Die Natur kann solche Merkmale unmöglich vereinen. Ein Mann, der alle 19.000 Bücher seiner privaten Bibliothek Seite für Seite auswendig zu kennen scheint. Ein Mann, der die Skelette verschiedener Lebewesen verglichen hat und systematisch alle Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeitete. Vergleichende Anatomie nennt sich sein Spezialgebiet. Er ist inzwischen in der Lage, aus einigen wenigen Knochen die Gestalt eines ganzen Tieres herzuleiten. Und er irrt nie. Der Mann ist ein Genie. Was Baron Cuvier sagt, als er die Skizzen von Mary Annings Plesiosaurus sieht, ist für die Annings vernichtend. Er sieht natürlich sofort, dass alle Proportionen des Tieres im Missverhältnis zueinander stehen. Der Kopf zu klein, der Hals zu lang, die Paddel an den Seiten äußerst merkwürdig. Säugetiere haben höchstens 7 Halswirbel, rechnet Cuvier vor. Reptilien, die heute leben, allerhöchstens 8. Doch dieser angebliche Plesiosaurus hat gleich 35 Halswirbel. Cuvier ist der Ansicht, dass Mary die Experten allesamt zum Narren hält. Dass sie den Kopf und Hals einer Seeschlange am Körper eines Ichthyosaurus befestigt hat. Das Geschöpf weist, wie um dem Baron recht zu geben, am Hals eine verdächtige Bruchstelle auf. Für Cuvier ist der Fall erledigt. Der Duke of Buckingham, der das Fossil erstanden hat, ist schamlos betrogen worden. Auf diese Einschätzung hin beruft die Geologische Gesellschaft für den 20. Februar 1824 eine Sondersitzung ein. Es wäre nicht das erste Mal, dass Fossilien aus reiner Profitgier gefälscht werden. Mit etwas Ruß zum Färben und Gips als Modelliermasse lassen sich die erstaunlichsten Skelette zaubern. Hat man alles schon erlebt. Mary Anning ist nicht zur Sitzung in London eingeladen. Sie sitzt in ihrem Häuschen in Lyme Regis und bangt um ihren guten Ruf. Wenn sie ihn verliert, dann ist alles verloren. Keiner wird ihr mehr etwas abkaufen. Und da hält einer der Herren Geologen eine Rede. Reverend Conybeare hat einen Vortrag vorbereitet. Bericht über die Entdeckung eines perfekten Plesiosaurus-Skelettes. Und plötzlich macht alles, was an dem Tier vorher widersprüchlich schien, einen Sinn. Die Mitglieder der Geologischen Gesellschaft sehen ihn nun vor ihren Augen, als wäre der Plesiosaurus zu neuem Leben erwacht. Dass er im Wasser lebte, beweist die Form seiner Paddel. Sein langer Hals muss die Fortbewegung im Wasser jedoch behindert haben. Daher schwamm diese Riesenechse an oder nahe der Oberfläche, den langen Hals zurückgebogen wie ein Schwan und stieß gelegentlich damit herab, um einen Fisch in Reichweite damit zu packen. Sie hat vielleicht in seichtem Wasser vor der Küste gelauert, verborgen zwischen Seetang, der ihr einen sicheren Unterschlupf... Conny Beer spricht von den unschätzbaren Vorteilen des langen, flexiblen Halses. Mit ihm war das Tier in der Lage, jedes Wesen, das in Reichweite kam, blitzschnell und völlig überraschend anzugreifen. Es ist still geworden während Conny Beers Vortrag. Auch als er geendet hat, hängen die Mitglieder der Society noch einige Momente ihren Gedanken nach, die sie in eine längst untergegangene Welt geführt haben. Dann brandet stürmischer Applaus auf und keiner zweifelt mehr an Mary Annings Ehrlichkeit. Später, als noch weitere Plesiosaurier gefunden werden, sieht Cuvier seinen Irrtum ein. Auch ein Genie kann mal falsch liegen. Besonders wenn plötzlich, wie aus dem Nichts, unbekannte Tiere auftauchen, die man mit nichts auf der Welt vergleichen kann, die man erst ganz neu einordnen und verstehen muss. Wie gehen Fossiliensucher heute vor? Sie haben in den letzten 2 Jahrhunderten ihr Wissen immer wieder erweitert. Was für Überraschungen kann man heute noch erleben? Dazu will ich einen Mann befragen, der sich auf Fundstellen in Deutschland, aber auch im Ausland, zum Beispiel in Mexiko, auf die Suche nach der Vergangenheit macht. Ich habe mich mit Dr. Frey vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Karlsruhe verabredet. Sagen Sie dem Dino Frey, sein Besuch ist da, sagt der Pförtner des Museums, als er in der geologischen Abteilung anruft, um mich anzukündigen. Ein Mann wie ein Bär, mit langen Haaren und einem wohltuenden Lächeln, tritt mir zwischen den Besuchern des Museums entgegen. Dino Frey ist ein Mensch, den man auf Anhieb mag. Der spielt einem nichts vor, der ist, wie er ist. Und wie ist er? Vor allem nett, menschlich, normal. Sieht man mal von seiner unbegrenzten Begeisterung für Monster aus der Vergangenheit, für Krokodile und Spinnen ab. Eigentlich heißt Dino Frey Dr. Eberhard Frey, aber alle nennen ihn Dino. Immer schon. Denn Dinos haben ihn schon immer fasziniert. Das datiert sehr früh zurück, fast die ersten Gedanken meines Lebens, an die ich mich erinnern kann, außer dass ich Spinat nicht mochte, waren Dinosaurierknochen. Und die allerfrüheste Erinnerung, das war Weihnachten. Wir waren bei meinem Onkel in Ulm und der hatte zu Weihnachten ein Dinosaurierbuch gekriegt. Ja, und ich habe das durchgeblättert und habe diese riesigen braunen Knochen gesehen. Und ich habe eine Gänsehaut gekriegt und konnte die ganze Nacht nicht einschlafen, weil ich Albträume hatte von diesen Knochen. Und irgendwie haben mich diese Knochen nicht mehr losgelassen. Und es hat sich weitergezogen. Aus den Albträumen wurden dann Vorstellungen, wie das wohl wäre, wenn man solche Tiere heute noch auf der Erde hätte. Bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, mein größter Traum ist, einmal in meinem Leben ein Originalskelett von einem Saurier zu sehen. Sein Traum sollte in Erfüllung gehen. Dino Frey gräbt zurzeit, genau wie Mary Anning es ihm vormachte, einen Plesiosaurier von der Gruppe der Pliosaurier aus. Allerdings nicht an der englischen Küste, sondern in der mexikanischen Wüste, in der Nähe des Dörfchens Ironberry, wo es vor 145 Millionen Jahren eine Inselwelt gab. Die Bergung dauert bereits 5 Jahre, denn Dino Freys Plesiosaurus ist groß. Ein Monster. Das Monster von Ironberry wird es genannt. Das größte Raubtier, das je auf der Welt gelebt hat. Das Monster von Ironberry, das ist ein Meeressaurier. Also kein Dinosaurier. Ein großes Meeresreptil gewesen. Es hatte eine Länge von 15 bis 18 Metern. Es war vollständig erhalten, als es eingebettet wurde. Es war immer noch vollständig erhalten, als es 1000 Meter über den Meeresspiegel gehoben wurde. Und dieses Tier, muss man sich vorstellen, ein Körper wie eine Tonne, ein Hals wie ein Baumstamm, ein Schädel, so lang wie ein Smart oder 2 Smarts, wissen wir noch nicht genau. Eine Flosse 4 Meter lang, davon 4 Stück. Und dieses Tier schwamm vor 145 Millionen Jahren rum. Das Tier ist immer noch nicht vollständig dem Fels entrissen, in dem es seit Millionen von Jahren eingeschlossen ist. 9 Tonnen Plesiosaurierknochen warten noch darauf, vom sie umgebenden Gestein befreit und aufbereitet zu werden. Riesige Gesteinsblöcke. Paläontologen beschäftigen sich mit Todesfällen, die vor Millionen von Jahren stattgefunden haben. Ja, es hat sehr viel zu tun mit Forensik, ja, also das, was die Kriminologen tun, wenn sie Überreste von Leichen finden. Das tun wir ja auch, ganz banal gesprochen, es sind Reste, es sind Leichenreste. Und diese Leichenreste versuchen wir zurück zu interpretieren bis zum lebenden Tier. Das geht dann von seinem Tod und vom Tod über den Tod raus wieder zum Leben. Da kommt doch die Frage auf, was für einen Tod denn ein prähistorisches Tier haben muss, damit die Forscher möglichst viele Erkenntnisse daraus ziehen können. Die ideale Sterbeart ist der Selbstmord im Sumpf. Am besten im Treibsand. Am liebsten wäre mir's, wenn ein Tyrannosaurier-Weibchen mit seinem Jungen, am besten noch mit Männchen hinter dran, hinter einer Beute herläuft, die gerade im Treibsand versinkt und gleich hinterher versinkt. Diese Todesursache kommt in der Tat sehr selten vor. Wie die Kriminologen von der Polizei sichern Paläontologen eine neu aufgetauchte Fundstelle als erstes, bevor sie etwas anderes tun. Das ist das A und O, wenn etwas gefunden wird. Kein Knochen wird verrückt. Und dann fängt man an zu arbeiten, systematisch. Legt ein Quadratmeterraster drüber, wenn es eine große Fundstelle ist. Zeichnet die Knochen alle ein, fotografiert die Situation, dokumentiert alles lückenlos, bevor man es rausnimmt. Ich kenne viele Grabungen, gerade in Mexiko, wo Leute hergegangen sind, ein Dinosaurier-Skelett gefunden haben, den Schädel mitgenommen haben, die Knochen auseinandergerissen haben und dann wieder heimgefahren sind. Ja? Über dieses Skelett werden wir nie wieder irgendeine Geschichte erzählen, außer dass da ein schöner Schädel lag. Zunächst wird also eine Bestandsaufnahme gemacht. Was ist an Knochen da? Was fehlt? Wenn etwas fehlt, warum fehlt es? Ist es vor Millionen von Jahren weggefault, im Wasser weggetrieben oder irgendwie verschleppt worden? Oder war das Tier schlicht und einfach so gebaut? Nach der Bestandsaufnahme folgt irgendwann die Frage, wie ist das Tier zu Tode gekommen? Im Falle des Monsters von Aramberi muss Dino Frey mit der Schwierigkeit umgehen, dass sich der Todesfall vor rund 145 Millionen Jahren ereignete. Das Beweismaterial auf den Meeresboden gesunken ist und dann innerhalb von Jahrmillionen mit Schlammschichten bedeckt wurde. Und was passierte da vor 145 Millionen Jahren? Da schwamm ein junger Plesiosaurier, später bekannt unter dem Namen des Monster von Aramberi, herum und jagte in einem Gebiet, wo ein viel größerer Plesiosaurier jagte. Und dieser große Plesiosaurier hat dem kleinen, 15 Meter langen, gezeigt, wo es lang geht, indem er den einmal kräftig in den Kopf gebissen hat. Dieser Biss in den Kopf hinterließ eine Narbe, die stammt von einem Zahn, der in der Nähe der Spitze 6 cm Durchmesser hatte und dessen Krone mindestens 30 cm lang gewesen sein muss, eher 40. Und dieser Zahn steckte in einem Schädel, der etwa 1,20 Meter breit war. Breit. Dieser Biss verheilte und unser Monster von Aramberi schwamm dann noch eine Weile rum und jagte selbst. Hat auch Jagderfolg gehabt, das wissen wir vom Mageninhalt, der angedaut ist. Der hat irgendein Tier gefressen, wir wissen aber nicht genau was. Und war dann eben wieder unvorsichtig. Es folgte ein zweiter, diesmal tödlicher Biss. Und das können wir deshalb sagen, weil die Beißmarke ebenfalls von einem riesigen Zahn stammt, aber die Wundränder heilten nicht. Der andere Biss ist restlos zugeheilt, aber dieser Biss heilte nicht. Das heißt, es führte ein zweiter Biss zum Tod dieses Tieres. Millionen Jahre später wurde das Tier 1000 Meter über dem Meeresspiegel emporgehoben und mehrmals umgelagert, als sich das Gebirge der Sierra Madre bildete. Wie durch ein Wunder blieb das Skelett unbeschädigt. Als der Fels, in dem der Plesiosaurus eingeschlossen war, anfing zu verwittern, kamen nach Millionen von Jahren Teile des faszinierenden Raubtieres zum Vorschein und wurden durch Zufall entdeckt. Auch heute sind Fossilienjäger in erster Linie auf Glück angewiesen, wollen sie einen besonderen Fund machen. Es gibt keine Technik, die beim Aufspüren von fossilen Knochen hilft. Eigentlich hilft nur der Zufall. Wenn eine Straße, eine Eisenbahnlinie, ein Kanal oder ein Haus gebaut wird, wenn ein Brunnen gegraben wird, wenn Felsen verwittern. Das alles sind Umstände, bei denen man günstigenfalls auf Fossilien stoßen kann. Ist eine Fundstelle aufgetaucht, liebt es Dino Frey, in ein Segelflugzeug zu steigen und ein paar Schleifen über dem Gebiet zu drehen. Das ist sein persönliches Hobby. Seine Prise Glück. Danach erfolgt die genaue Dokumentation einer Fundstelle, die Prospektion, bei der die Fundstelle satellitengestützt vermessen wird. Bei der Prospektion läuft man rum. Ja, man hat das GPS in der Hand, ja, das Satellitenpositionierungssystem. Und misst Fundstellen ein. Das kann dann pro Tag 20, 30 Kilometer laufen im unebenen Gelände sein. In Mexiko wohlgemerkt, bei 40 Grad Hitze. Aber abgesehen von wenigen modernen technischen Hilfsmitteln, geht man auch heute noch nicht viel anders vor als Mary Anning. Die eigentliche Arbeit ist immer noch archaisch mit Schaber, Spatel, Pinsel. Mit Schippen, Schaufeln, Freilegen, mit dem Geologen, Hammer, Hacken, alles das ist nach wie vor die Handarbeit. Und es lässt sich durch nichts ersetzen, denn ich bewerte mit meinen Augen, wo hört der Knochen auf und wo fängt das Sediment an und wo muss ich Gips einsetzen und wo muss ich Kunststoff einsetzen, was muss ich mit Sekundenkleber machen. Da gibt es keine Maschine dafür und da wird es auch nie eine geben, hoffe ich. Beim Freilegen muss man sehr bedacht und vorsichtig vorgehen. Ganz besonders blöde ist es, wenn der Knochen weicher ist als das Gestein und das Gestein sich mit dem Knochen verzahnt hat. Ja, dann kommt ein kleiner Hammerschlag und dann macht es Ping und der Knochen rieselt unten raus und die Sache ist erledigt. Also solche wenig idealen Dinge kommen vor. Dann müssen Präparatoren ran und die Sache richten. Und insgesamt ist es wirklich eine sehr gesunde Arbeit im Freien. Kann ich jedem nur empfehlen. Was mit Sicherheit leichter geworden ist seit Mary Annings Zeit, ist die Bergung von schweren Knochen. Durch geländegängige Fahrzeuge, durch Hubschrauber. Dem Staatlichen Museum für Naturkunde in Karlsruhe werden häufig Fossilien zum Verkauf angeboten. Zweifelt Dino Frey manchmal an deren Echtheit? So wie Cuvier an der Echtheit von Mary Annings Plesiosaurier gezweifelt hat? Die bedeutendsten Fundstellen, die momentan aktuell sind, liegen in China. Ja, das ist eine Gegend, die nennt sich Liaoning. Und da kommen die unglaublichsten, abgefahrensten Dinosaurier, Vögel, Flugsaurier her, die man sich vorstellen kann. Mit Weichteilerhaltung, mit allem drum und dran, das ist fast ein Traum, ja. Die Viecher, die müssen also in Massen da sich umgebracht haben, in der freundlichsten Weise für Paläontologen. Sowas kann man sich nicht vorstellen. Es ist allerdings auch sehr viel gefälscht, was darüber kommt, ja, und man muss sehr vorsichtig sein. Dino Frey berichtet von Händlern, die sich nicht auf die mühevolle Suche nach echten Fossilien machen, sondern magere 30 Euro in die Herstellung eines Fossils investieren und dann dafür 30.000 Euro verlangen. Wie fälscht man eigentlich heute ein Fossil? Ah, da gibt's tolle Tricks, ja. Da gibt's Kunststoffe, die kann ich mit Knochenmehl mischen, ja, und dann in Knochenausgussformen einfüllen. Das sind die sogenannten röntgensicheren Fälschungen. Aber wie überzeugt sich Dino Frey von der Echtheit eines Fossils? Ein gutes Instrument ist hier die heiße Nadel, die dann verdächtig nach Kunststoff stinkt, wenn man in die Knochen reinpiekt. Also man muss sehr vorsichtig sein. Ich habe immer eine Nadel dabei und ein Feuerzeug. Blicken wir noch einmal zurück in die Zeit Mary Ennings. Nicht weit von ihr entfernt, in Südengland, in der Grafschaft Sussex, wohnt ein weiterer begeisterter Fossiliensammler, der Landarzt Gideon Mantle. Jede freie Minute widmet er der Geologie. Aber während Mary Ennings Fundstücke fast vollständig erhalten sind, wunderbare Exemplare, findet Mantle meist nur versteinerte Stückchen von Knochen. Von den zahlreichen Exemplaren meiner Kollektion ist kein einziges perfekt. Der weitaus größere Teil besteht aus Bruchstücken. Stirbt ein Tier an Land, so verschwindet sein Körper im Normalfall in kürzester Zeit. Aasfresser wie Geier, Hyänen oder Schakale machen sich über das Fleisch her, Insekten und Bakterien über die Muskeln und Sehnen. Innerhalb von wenigen Monaten sind nur noch die blanken Knochen übrig. Mit den Jahren wird das, dem Wind und Wetter, auch den Fußtritten vorbeiziehender Tiere ausgesetzte Skelett auseinandergerissen. Nach spätestens 3 Jahren gibt es kaum noch einen Hinweis auf das tote Tier. Nur wenn ein Landtier an einem Flussufer oder an der Meeresküste stirbt, wenn es nach seinem Tod ins Wasser sinkt oder auf andere Weise schützend von Sand oder Schlamm bedeckt wird, nur unter diesen sehr günstigen Bedingungen wird ein Landtier zum Fossil. Gideon Mantle weiß aufgrund von versteinerten Pflanzen, die er gefunden hat, längst, dass sein Heimatdörfchen Lewis einst von üppig wuchernden tropischen Regenwäldern bedeckt war. Eine Flusslandschaft, und dazu passen auch seine Fundstücke. Ein Frühlingstag im Jahre 1824. Gideon Mantle reitet zu einem Kranken. Seine Frau Mary begleitet ihn. Während der Arzt sich um seine Patienten kümmert, untersucht seine Frau einen Steinhaufen, der am Wegrand zum Ausbau der Straße aufgeschichtet ist. Sie findet eine interessante Versteinerung, kaum größer als ein Kieselstein. Um ihrem Mann eine Freude zu machen, steckt sie sie ein und überreicht sie ihm nach seinem Hausbesuch. Mantle sieht sofort, dass es sich um einen Zahn handelt, eigentlich nur ein abgebrochener Zahn. Könnte ein Säugetierzahn sein. 2,5 Zentimeter lang, die Krone stumpf, die Oberfläche breit und flach. Eindeutig ein Pflanzenfresserzahn. Mantle ahnt gleich, dass es sich bei diesem Zahn um etwas Besonderes handelt. Dass dieses kieselsteingroße Fundstück ein Geheimnis enthält. Warum er das Gefühl hat, kann er selbst nicht erklären. Er lässt nicht locker, bis er die Bauarbeiter ausfindig macht, die den Steinhaufen am Straßenrand aufgeschichtet haben, aus dem seine Frau den Zahn gefischt hat. Die Befragung der Arbeiter ergibt, dass der abgebrochene Zahn aus dem Steinbruch von Whiteman's Green im Tilgate Forest stammt, der, wie Mantle bereits weiß, eine sehr alte Schicht aus dem Erdmittelalter in sich birgt. Im Erdmittelalter gab es noch keine Säugetiere. Sofort dämmert Mantle, dass der Zahn einem Reptil gehört haben könnte. Keinem Meeresreptil, sondern einem auf dem Land lebenden Reptil. In den folgenden Monaten sucht Mantle in dem Steinbruch von Whiteman's Green im Tilgate Forest gezielt nach Knochen, die zu den Zähnen passen könnten. Es kommt einiges zusammen. Speiche, Schambein, Darmbein, Oberschenkelknochen, Schienbein, Mittelfußknochen, Wirbel und Zähne. Welche Knochen könnten überhaupt zu dem Tier, dessen Zahn Mantle gefunden hat, passen? Welche gehören zu einem anderen Tier? Einige der Wirbelbruchstücke sind 12,5 cm lang, die Rippen einen halben Meter. Ein Oberschenkel hat den Durchmesser von 62,5 cm. Ein Gigant müsste dieses unbekannte Tier gewesen sein. Rechnet man die Proportionen hoch, wäre das Monster groß wie eine Riesenvilla. Ein Ungeheuer wie aus einem Albtraum. Eidechsen ähnlich. mehrere Tonnen schwer. Gideon Mantle erschrickt vor seinen eigenen Gedanken. Gab es wirklich ein Herz, das stark genug war, um Blut durch solch ein Wesen zu pumpen? Wir kennen nicht den millionsten Teil der Wunder dieser wunderbaren Welt. Wenn er die Knochen doch nur richtig zusammensetzen könnte. Tagsüber kümmert sich Mantle, dem eine große Ausstrahlung und eine angenehme, warme Stimme nachgesagt wird, aufopferungsvoll um seine zahllosen Patienten. Er ist ein sehr guter, sehr feinfühliger Arzt. Bis zu 90 Patienten hat er am Tag. Erst in der Nacht, wenn seine vier Kinder schlafen, kann er sich der Geologie widmen und seine Vermutungen aufzeichnen. Nacht um Nacht grübelt er über seinem verwirrenden Knochenpuzzle. Das Monster hält den Arzt fest umschlungen, lässt ihn nie wieder aus seinen Klauen. Seine ganze Lebenskraft widmet er dem Tier, das ihm so viele Rätsel aufgibt. Aber Mantles geologische Leidenschaft ist eine riesige Belastung für die Familie. In ihrem Wohnzimmer ist bald kein Platz mehr für die Kinder oder Mantles Frau. Auf jedem Stuhl, auf dem Tisch, dem Sofa, dem Fußboden stapeln sich sorgfältig beschriftete Knochen. Man stelle sich ein Tier aus dem Eidechsenstamm vor, 3 bis 4 Mal so groß wie das größte Krokodil. Die Knochen sind vermischt mit den Überresten von Schildkröten, Fischen, Muscheln und Pflanzen. Wie soll Mantle das Tier nur zusammensetzen? Immer wieder bespricht er sich mit den Experten der Geologischen Gesellschaft. Nicht einer teilt seine Einschätzung, dass es sich um die Zähne eines gigantischen Tieres aus dem Eidechsenstamm handeln könnte. Ich wurde entmutigt durch die Bemerkung, die Zähne seien von keinem besonderen Interesse. Die einen halten sie für die Zähne eines Säugetieres, die anderen für Fischzähne. Gideon ist kein Wissenschaftler, betreibt die geologische Forschung lediglich in seiner Freizeit. Kommt noch dazu aus der Provinz. Außerdem ist er nur der Sohn eines kleinen Schusters, ohne glanzvolle Fürsprecher aus der Oberklasse. Man hat Vorurteile gegen Mantle. Er irrt sich bestimmt beim Alter der Schicht, in der er den Zahn gefunden hat. Sie muss einfach jünger sein, als Gideon Mantle vermutet. Zu keinem Zeitpunkt überlegt man in den beiden ehrwürdigen geologischen Vereinigungen, in denen sich die wissenschaftliche Elite trifft, den kleinen Landarzt als Mitglied aufzunehmen. Man nimmt ihn schlichtweg nicht ernst. Eine Hoffnung auf öffentliche Anerkennung, darauf, dass der Zahn als der eines Landreptils erkannt wird und somit bestätigt wird, dass Mantle auf eine völlig neue, noch nie zuvor erforschte Art gestoßen ist, bleibt Mantle noch. Baron Cuvier. Wenn er den Zahn doch nur Baron Cuvier in Paris zeigen könnte. Cuvier wird Mantle recht geben. Der scharfe Verstand und das leuchtende Genie des Barons könnten wie der fabelhafte Zauberstab des Magiers dazu führen, dass die Lebewesen früherer Zeitalter an uns vorüberwandern. Am 28. Juni 1823 ist ein Freund Mantles, der Geologe Charles Lyell, bei Cuvier zu Gast und zeigt ihm Mantles Schatz. Cuviers Urteil ist vernichtend. Der verwitterte Zahn sei nichts anderes als der Oberschneidezahn eines Rhinozeroses. Wie um dem Baron Recht zu geben, wird nur wenig später ein Horn im Steinbruch von Whiteman's Green im Tilgate Forest gefunden. Na bitteschön, da haben wir es, das dazugehörige Rhinozeroshorn. Mantle ist als Geologe erledigt. Er ist so niedergedrückt, dass er nicht mal mehr die Kraft aufbringt, Tagebuch zu schreiben. So unglücklich waren meine Tage, dass ich nicht die Entschlossenheit aufgebracht habe, mein Elend niederzuschreiben. Er mag sich gar nicht mehr mit dem vermaledeiten Rätsel beschäftigen. Aber dann erhält er ein Paket mit weiteren versteinerten Zähnen aus dem Steinbruch von Whiteman's Green im Tilgate Forest. Er bezahlt die Arbeiter dort, damit sie für ihn Fossilien einsammeln. Dieses Mal handelt es sich um junge Zähne. Der erste Zahn, den er Cuvier zeigen ließ, war ein alter Zahn, runtergekaut, bis auf den Stumpf. Die jüngeren Zähne sind ganz anders. Die Zähne besaßen Merkmale, die so eigenartig waren, dass selbst dem oberflächlichsten Beobachter sofort aufgefallen wäre, dass hier etwas Neues und Interessantes vorliegt. Die jüngeren Zähne sind eindeutig keine Rhinoceros-Zähne. Sie haben eine auffällige Sägekante. Von den Seiten betrachtet sehen sie aus wie ein fein gezacktes Sägeblatt. Mantle schöpft wieder Mut. Er macht Zeichnungen von allen Zähnen, beschreibt die Schicht, in der sie gefunden wurden, und schickt alles nach Paris zum Baron. Dann wartet er auf Antwort. Am 20. Juni 1824 erhält er einen Brief von Cuvier persönlich. Ich beeile mich, Ihnen meine Dankbarkeit auszusprechen und einige Ideen anzubieten, die mir kamen, als ich mir die sonderbaren Zähne etwas genauer ansah. Diese Zähne sind mir eindeutig unbekannt. Sie stammen nicht von einem Fleischfresser. Dennoch glaube ich, sie gehören zur Ordnung der Reptilien. Könnten wir es hier mit einem neuen pflanzenfressenden Reptil zu tun haben? Endlich eine Bestätigung für Mantles Annahme. Geehrter Baron Cuvier, nichts könnte mir willkommener sein als Ihre Bestätigung meiner Meinung, dass die seltsamen Zähne aus Tilgate zu einem unbekannten Tier gehören. Mantle reist mit seinen Zähnen ins naturkundliche Hunterian Museum nach London, um herauszufinden, ob irgendein Tier Zähne mit ähnlichen Merkmalen aufweist. Er durchforstet Schublade um Schublade, ohne Erfolg. Ein Museumsarbeiter kommt zufällig vorbei, ein Präparator. Er erwähnt, dass mit einem Schiff, das kürzlich aus Barbados einlief, ein exotisches Tier ins Land kam, das zurzeit im Labor des Museums präpariert wird. Und dass ihn die Zähne, die Mantle gefunden hat, irgendwie an die dieses exotischen Tieres erinnern. Aufgeregt folgt Mantle dem Angestellten durch einen langen Korridor ins Labor und findet dort einen 1 Meter langen Leguan. Iguana, so lautet der korrekte zoologische Name. Und wirklich, der Leguan hat auch Zähne mit gezackten Sägekanten. Nur Mantles Zahn ist etwa 20 Mal größer. Heißt das, dass Mantles Tier 20 Mal größer war als der 1 Meter lange Leguan? Mantle wird schwindlig bei der Vorstellung. Schweißtropfen treten auf seine Stirn. Er muss sich setzen. Wie Frankenstein war ich erschrocken vor dem riesigen Ungeheuer, das meine Untersuchungen zum Leben erweckt hat. Iguanodon, Leguanzahn, wählt er als Namen für das neue Tier, dessen Zahn er entdeckt hat. Als Baron Cuvier Gideon Mantle in seinem neuen Buch in höchsten Tönen lobt, wird Mantle endlich im Jahr 1825 gebeten, den beiden höchst ehrwürdigen wissenschaftlichen Vereinigungen, der Königlichen Gesellschaft und der Geologischen Gesellschaft, beizutreten. Er hat es geschafft. Er gilt als der führende Spezialist im Umgang mit versteinerten Reptilien. Überall in England, aber auch auf dem Kontinent, tauchen in jenen Jahren versteinerte Knochenteile von Reptilien auf. Eine ungeheure, fantastische Vielfalt. Den Wissenschaftlern wird klar, dem Zeitalter der Säugetiere ist das Zeitalter der Reptilien vorausgegangen. Und Mary Anning gelingt im Dezember 1828 zum dritten Mal ein spektakulärer Fund. Dieses Mal ist es ein Wesen der Lüfte, ein vogelartiges Geschöpf, ein fliegendes Reptil, ein Pterodactylus. Weit, 1,20 Meter weit, konnte das Wesen seine Flügel aufspannen. Beine und Füße ähneln Eidechsenfüßen. Seine 3 vorderen Finger enden in langen, gebogenen Klauen. Sein Gebiss ist messerscharf, wie ein Krokodilsgebiss. Sein Körper war von einem schuppigen, leguanartigen Panzer bedeckt. Es sieht aus wie ein Vampir, wie das Böse. Ein Ungeheuer, das nichts gleicht, was man jemals auf Erden gesehen oder von dem man gehört hätte. Abgesehen von den Drachen in Romanen oder der Wappenkunde. Mary Anning gelingt es trotz all ihrer Erfolge nicht, jedenfalls nie über einen längeren Zeitraum, genug Geld zu verdienen, um davon leben zu können. Tag für Tag macht sie, einen Hammer in der Hand, ihre endlosen Spaziergänge. Eine einsame Figur am Strand, mit langem Rock, Haube, Holzschuhen, Schal und einem warmen, langen Mantel gegen den eisigen Wind. Unermüdlich geht sie auf die Suche. Funde kann man nun mal nicht erzwingen. Oft mangelt es den Annings am nötigsten. Der Vorsitzende der Geologischen Vereinigung sorgt dafür, dass Mary wenigstens eine kleine Rente zugesprochen wird. Das rettet sie und ihre Mutter vor dem Verhungern. Mary Anning heiratet nie. Sie widmet ihr Leben ganz der Suche nach den Ungeheuern der Urzeit. Sie weiß so viel über die untergegangene Welt, dass es anderen die Sprache verschlägt. Dass sie manchen sogar unheimlich vorkommt. Die Professoren erwähnen nicht einmal ihren Namen in den gelehrten Artikeln, die sie über den Ichthyosaurus, den Plesiosaurus oder den Pterodactylus verfassen. Sie wollen nicht zugeben, dass sie viele ihrer großen Erkenntnisse einer einfachen Frau von der Küste verdanken. Ihre Freundin merkt, dass diese Ungerechtigkeit zuweilen an Mary nagt. Ihrer Ansicht nach haben diese gelehrten Männer ihr Gehirn ausgesogen und eine Menge davon profitiert. Als sie älter wird, wirkt die überaus fromme, dünne Frau mit den großen Augen auf manche Menschen leicht verschoben. Aber jeder weiß, dass sie ein ganz großes Herz hat. Wenn ihr jemand ein Fundstück abkauft, dann teilt sie das Geld mit den Armen. Kinder sind ihr nie lästig. Die dürfen nach Herzenslust und stundenlang ihren karg möblierten Kuriositätenladen durchstöbern. Geduldig gibt sie ihnen Antwort auf all ihre Fragen. Alle Menschen in dem kleinen Dorf Lyme Regis sind erschrocken, als bekannt wird, dass Mary an einer schweren Krankheit, an Brustkrebs, erkrankt ist. Mary geht dennoch weiter ans Meer. Von Tag zu Tag wird sie schwächer. Schließlich bricht sie unten an der Steilküste ohnmächtig zusammen und muss nach Hause getragen werden. 1847 stirbt sie mit 48 Jahren und wird auf dem am Meer gelegenen Friedhof von Lyme Regis begraben. Die Geologen lassen zum Gedenken an Mary ein Glasfenster für die Pfarrkirche in Lyme Regis anfertigen. Sie verfassen einen liebevollen Nachruf auf die Frau, die so viel dazu beigetragen hat, dass wir heute so viel über die Geschöpfe der Urzeit wissen. Mary hätte sich darüber sicher sehr gefreut. Heute ist die 155 Kilometer lange Küste, an der Mary auf Suche ging, als Weltnaturerbe von der UNESCO anerkannt. In den verschiedenen Gesteinsschichten der sogenannten Jurassic Coast kann man bis zu 190 Millionen Jahre Erdgeschichte nachvollziehen. Mary Anning hat durch ihre Arbeit der Entdeckung der Dinosaurier den Weg bereitet. Gideon Mantell benötigte auch wegen der Erkenntnisse, die er aus Marys Funden ziehen konnte, nur einen einzigen Zahn, um die Welt der Dinosaurier zu entdecken. Auch Gideon Mantells Leben verläuft äußerst schwierig. Täglich zieht es ihn hinaus in die Steinbrüche, wo er Puzzlesteinchen zusammensucht, die lange Jahre kein klares Bild ergeben wollen. Jede freie Minute widmet er dem Rätsel. Sein Familienleben leidet darunter. Selbst als er sieht, wie unglücklich seine Frau zwischen all den vermoderten Knochen ist, kann er es nicht lassen, täglich neue Fundstücke anzuschleppen. Als er in Brighton mit seinen etwa 20.000 Fundstücken ein weltweit einmaliges Museum aufbaut, wächst sein Ruhm kometenhaft. Und am Ende verliert er doch alles. da die Menschen in ihm den genialen Geologen sehen, vertraut keiner mehr seiner ärztlichen Kunst. Ohne Patienten hat er jedoch kein Einkommen. Ich bin genötigt, mein Museum zu verkaufen. Eine schwere Prüfung für mich. Doch ich stelle fest, dass es sein muss. Entweder Medizin, um den Lebensunterhalt zu verdienen, oder Wissenschaft. Man muss entsagen. Seine Ehe zerbricht. Mäntel kann sein Museum nicht mehr halten, muss seine so mühsam zusammengesuchte Sammlung auflösen. 1838 steht er vor dem riesigen Scherbenhaufen seines Lebens. Das Herz gebrochen, die Hoffnungen zerstört. Alles hat er der Geologie gegeben, all sein Lebensglück haben die Monster der Urzeit verschlungen. Aber auch das letzte verbliebene Glück, als Wissenschaftler voranzukommen, neue Erkenntnisse zu sammeln und Anerkennung zu erlangen, wird ihm streitig gemacht. Und damit kommen wir zu Mäntels mächtigem Widersacher Professor Richard Owen, dem Mann, der für Mäntels Reptilien den Namen erfand, der heute in aller Munde ist. Schreckensechsen, Dinosaurier, bestehend aus den griechischen Wörtern Deinos, schrecklich, und Sauros, Echse. Dieser Richard Owen, ein ehrgeiziger Karrierist, setzt alles daran, Mäntel im falschen Licht erscheinen zu lassen, um sich selbst dessen Erfolge einzuheimsen. Schon in seiner Jugend zeigt sich, dass Owen bereit ist, über Leichen zu gehen, wenn dies seiner Karriere dient. Richard Owen ist kein Geologe, sondern ein Anatom. Als 16-Jähriger geht er bei einem Chirurg in die Lehre, zu dessen Patienten auch die Häftlinge des Gefängnisses von Lancaster gehören. Die trutzige Haftanstalt, eine dunkle, feuchte, von Ungeziefer und Ratten heimgesuchte Festung, zudem noch völlig überbelegt, ist eine schauerliche Umgebung, der Gesundheit nicht gerade förderlich. Fast täglich sterben Gefangene und an ihnen lernt Owen die Anatomie, die Lehre vom Aufbau des Körpers. Owen liebt seinen Beruf, gar nicht genug kann er davon kriegen. Als eines kalten Wintertages ein schwarzer Gefängnisinsasse stirbt, besticht er den Schließer des Gefängnisses mit einigen Silbermünzen. Ich sagte ihm, ich müsse abends noch einmal vorbeischauen, um mir die Sache etwas genauer anzusehen, bevor der Sarg endgültig geschlossen werde. Owen will überprüfen, ob die Schädel dunkelhäutiger Menschen andere Merkmale aufweisen als die Weißer. Die Frage lässt ihm keine Ruhe. In der Nacht klopft Owen zur vereinbarten Stunde an die Gefängnispforte, schleicht in den Autopsiesaal und trennt mit einem entschlossenen Hieb den Kopf des Verstorbenen von seinem Körper ab. Lässt ihn in einer mitgebrachten braunen Papiertüte verschwinden, nagelt hastig den Sargdeckel über dem jetzt kopflosen Toten zu und verschwindet einigen Schrittes aus dem schaurigen Gemäuer. Auf dem Weg nach Hause verliert Owen auf einem vereisten Wegstück das Gleichgewicht. Die braune Tüte fällt ihm aus der Hand, der Kopf kullert die abschüssige Straße abwärts, hinterlässt Blutspritzer auf den Gehwegplatten und poltert krachend gegen die Tür eines Wohnhauses. Die Tür geht auf, schrille Schreie zerreißen die Luft, dann wird die Tür entsetzt zugeworfen. Owen schleicht zu seinem Beutestück. Ich sah einen Rockschurz durch die Tür verschwinden und den schrecklichen Kopf mit seinen weißen, hervorstehenden Augäpfeln zu meinen Füßen liegen. Am nächsten Tag heißt es in der Stadt, der leibhaftige Teufel habe sich in jener Nacht herumgetrieben. Owen gelingt es, nach abgeschlossener Ausbildung einen gut bezahlten Posten nach dem anderen zu ergattern. Er wird Leiter des naturkundlichen Hunterian-Museums, dann Superintendent der naturwissenschaftlichen Abteilung des Britischen Museums, schließlich Direktor des National History Museums, ist im Vorstand der Zoologischen Gesellschaft, auch der Geologischen Gesellschaft und so weiter und so weiter und so weiter. Richard Owen verfügt über glänzende Kontakte bis in die höchsten Kreise. Und so ist es kein Wunder, dass er und nicht etwa der verdienstvollere Mantle, der eigentlich mehr weiß und der auch das Geld dringender benötigt, die gut bezahlte Aufgabe erhält, einen umfassenden Bericht über Englands Fossilien zu verfassen. Owen ist es zu mühsam, sich selbst auf die Suche im Staub der Steinbrüche zu machen. Er beutet lieber die Ideen anderer aus. Sein Bericht strotzt am Ende von Erkenntnissen Mantels und anderer Wissenschaftler, die Owen als seine eigenen ausgibt. Geschickt fasst er die Merkmale der Landreptilien, die zum größten Teil von Mantel gefunden worden sind, zusammen. Sie gehören, da sie eine Wirbelsäule haben, zu den Wirbeltieren. Sie haben zwei Paar Gliedmaßen, die mit der Wirbelsäule verbunden sind, sind also klassische Vierbeiner. Ihre säulenartigen Beine sind so gestaltet, dass Dinosaurier nicht kriechen mussten, sondern laufen und sogar springen konnten. Sie pflanzten sich fort, indem sie Eier legten. Sie gehören zu den Reptilien. Owen erfindet den Namen Dinosaurier für alle Tiere mit diesen Merkmalen und stellt alles so dar, als verdankte die Welt einzig und allein seinem Scharfsinn deren Entdeckung. Gideon Mantell verschlägt es die Sprache. Ich muss einen Mangel an Ehre und Gerechtigkeit bedauern. Er hat Namen geändert, die ich gegeben habe, und stellt viele Schlussfolgerungen so dar, als ob sie von ihm selbst stammen, während ich schon längst die gleichen veröffentlicht habe. Das Leben spielt dem fleißigen, gewissenhaften Mantell nach wie vor übel mit. Seit einem Kutschunfall, bei dem er stürzte, von der Kutsche mitgeschleift wurde und schließlich unter die schweren Räder geriet, leidet er unter ständigen, heftigen Schmerzen. Sein Rückgrat ist verkrümmt. Bei 5 Wirbeln sind die Bandscheiben völlig zerstört. Manche der Wirbel sind verdreht, stehen im rechten Winkel zu ihrer normalen Stellung. Ohne schwere Schmerzmittel kann Mantell fortan nicht mehr leben. Jeder Schritt fällt ihm schwer, auch das Liegen, alles. Richard Owen erfreut sich dagegen bester Gesundheit und sein Ruhm wächst auch auf der Grundlage von Mantells Forschungsarbeit in den Himmel. Er unterrichtet die Kinder des Königs. Der König stellt ihm einen seiner Paläste als Wohnsitz zur Verfügung. Owen ist international angesehen und schwimmt im Wohlstand. Mantell hat nicht die Kraft, Owen öffentlich in die Schranken zu weisen. Meine Gefühle sind durch die Krankheit so gedämpft, dass ich mehr als je zuvor bemüht bin, in Frieden mit allen Menschen zu leben. Und so werde ich diese Dinge übergehen, zumindest so lange, bis sich eine bessere Gelegenheit bietet. Eine Gelegenheit, die Führungsrolle bei der Erforschung der Dinosaurier wieder zu übernehmen, ergibt sich 1848. Gideon Mantell erhält ein Paket von einem Besitzer eines Steinbruchs im Tilgate Forest. Für Mantell enthält es einen wertvollen Schatz, der ihm helfen wird, das Iguanodon noch besser zu verstehen. Hier ist, nach 30 Jahren der Suche, ein Teil des Kieferapparates dieses wunderbaren Reptils. Mantell vertieft sich in die Arbeit, beginnt zu verstehen, wie der Kopf seines Iguanodons ausgesehen haben könnte. Sieht ihn förmlich vor sich, den Pflanzenfresser mit dem Hornschnabel, dem die vorderen Schneidezähne fehlten, der nur an den Seiten Zähne, also Backenzähne hatte, um das Pflanzenwerk zu zermahlen, das es mit seinem Hornschnabel und mit Hilfe einer länglichen Greifzunge von den Bäumen und Sträuchern rupfte. Mantell beschreibt in einem mitreißenden Vortrag vor der Royal Society die Gesichtszüge des Ungeheuers. Das Horn, das Cuvier zunächst für ein Rhinozeroshorn gehalten hatte, so vermutet Mantell, könnte über der Nase platziert gewesen sein, wie bei einer noch heute vorkommenden Leguanart. Aber sicher ist er sich nicht. Dazu fehlen einfach zu viele Knochen. Wenig später befasst er sich mit der Wirbelsäule des Iguanodons, setzt sie in Verbindung mit all den Knochen, die man mittlerweile in England gefunden hat. Owen versucht, seinen Einfluss geltend zu machen, um Fundstücke des Iguanodons vor Mantell zu verstecken, um ihm die Arbeit zu erschweren. Aber Mantell macht trotz dieser Schwierigkeit, trotz seiner schweren Krankheit, trotz der Tatsache, dass er jeden Tag Patienten besucht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, unermüdlich und unbeirrt weiter. Das Iguanodon war, so weiß man bisher, bis zu 10 Meter lang, wog zwischen 2 und 3 Tonnen und hatte einen langen Schwanz. Mentell kommt zu der Erkenntnis, dass die vorderen Extremitäten, also sozusagen die Arme des Tieres, weitaus kleiner ausfielen als dessen stämmige Hinterbeine, die den Beinen eines Nilpferdes ähnelten. Sie waren bestens geeignet, die riesigen Farne und Palmen, die üppigen tropischen Pflanzen, zu ergreifen. Wahrscheinlich konnte sich das Iguanodon sowohl auf vier Beinen wie auch aufrechtgehend vorwärts bewegen. Aufgerichtet erreichte es eine Höhe von bis zu 6 Metern. Das Tier nimmt Gestalt an. Endlich, nach so vielen Jahren. Wenn Mentel die Augen schließt, sieht er es mit kraftvollen, wuchtigen Schritten seinen Weg durch urzeitliche Farnwälder bahnen. Nach einer Spanne von mehr als einem Vierteljahrhundert schließe ich meine Versuche ab, das Skelett des gigantischen Sauriers zu rekonstruieren, auf dessen Existenz lediglich ein paar einzelne, abgenutzte Zähne hingewiesen haben. Die Mitglieder der Royal Society wollen Mantle für diese brillante Arbeit einen Preis verleihen. Er soll die königliche Medaille, die höchste Auszeichnung, die die Gesellschaft vergibt, erhalten. Owen versucht alles, um das zu verhindern. Er spielt Mantles Verdienste herunter, macht ihn lächerlich, wo er nur kann. Wie schade, dass ein Mann mit solchem Talent so heimtückisch und neidisch ist. Owen speit Gift und Galle, als die Gesellschaft dennoch beschließt, Mantle auszuzeichnen. Am 30. November 1849 wird Mantle feierlich die königliche Medaille der Royal Society verliehen. Owen saß mir gegenüber und sah aus wie die fleischgewordene Boshaftigkeit. Diese Runde ging an Mantle. Die nächste sollte wieder an Owen gehen. Und zwar auf eine Art, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Am 10. November 1852 stürzt Mantle bei sich zu Hause die Treppe hinunter und stirbt an den Folgen des Unfalls. Sein Körper wird autopsiert, also aufgeschnitten, um die Todesursache zu erforschen, und Richard Owen sorgt dafür, dass Mantles verkrümmte, verdrehte Wirbelsäule in Konservierungsflüssigkeit eingelegt im naturkundlichen Hunterian-Museum zur Schau gestellt wird. Owen macht immer wieder gern Besuche bei diesem Ausstellungsstück. Ein makaberer Sieg über den Rivalen. Inzwischen ist in England das Dinosaurierfieber ausgebrochen. Man ist äußerst interessiert an den neuesten Erkenntnissen über die Urzeit. Als Owen 2 Jahre später, Kraft seiner vielen Ämter, das Iguanodon für die erste Dauerausstellung von Dinosauriern in Lebensgröße nachbauen lassen darf, lobt man bei der Ausstellungseröffnung Richard Owen mit blumigen Worten. Aller Ruhm fällt jetzt ihm zu, Englands führendem Anatom. Keiner der allein 40.000 Besucher des Eröffnungstages merkt, dass das tumbe, schwerfällige, rhinozerosartige Geschöpf, das Owen aus 4 eisernen Säulen, 900 Ziegeln, 38 Fässern mit Zement und 90 Fässern Bruchsteinen bauen ließ, nichts mit dem von Mantle doch so richtig beschriebenen Tier zu tun hat. Aber die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Die letzte, die entscheidende Runde geht verdient an den maßgeblichen Entdecker der Dinosaurier, an Gideon Mantle. Eine Kohlemine in der kleinen belgischen Stadt Bernissart nahe der französischen Grenze ist der nächste Schauplatz, dem wir uns zuwenden wollen. Im Frühling des Jahres 1878 wird hier ein neuer Tunnel gegraben. 322 Meter unter der Erde macht der Minenarbeiter Jules Créteur eine erstaunliche Entdeckung. Jacques, komm mal her. Das musst du dir mal ansehen. Ich werd verrückt. Was ist das? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Baumstamm aus Gold. Sieh mal, da drüben ist noch einer. Und da auch. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ein ganzer Wald aus Gold. Ja. Komm, Jacques, hilf mir, den Baumstamm aus der Kohle zu hauen. Wir nehmen ihn mit hoch. Mal sehen, was der Minenbesitzer dazu sagt. Die Minenarbeiter bergen einige Teile, aber auch über Tage sehen sich die Menschen ratlos an. Ein Geologe wird herbeigeholt. Der kann immerhin sagen, dass es sich um mit Pyrit versetzte Versteinerungen handelt. Daher der schimmernde Goldton. Um was es sich genau handelt, weiß er nicht. Einer der bekanntesten Anatome Belgiens, Professor van Beneden von der Universität in Leuven, entdeckt unter dem Material, das die Minenarbeiter hochgeholt haben, Zähne und identifiziert sie richtig. Wir sind geneigt anzunehmen, dass einige der gefundenen Zähne auf das Iguanodon hinweisen. Immer mehr Fossilien werden entdeckt. Knochen über Knochen. Riesige, vollständige Skelette. Langsam wird den Naturwissenschaftlern das ganze Ausmaß der Funde klar. Sie sind auf ein Iguanodon-Massengrab gestoßen. Ein sensationeller Fund. Über 30 Tiere sind nahezu vollständig erhalten. Vorsichtig werden die Knochen geborgen und nach Brüssel in eine gotische Kapelle mit bunten Glasfenstern, in die St. Georgskapelle gebracht. 25 Jahre nach Mendels Tod setzen belgische Forscher in dem Gotteshaus zum ersten Mal alle Knochen eines Iguanodons zusammen. Mendel hatte recht. Das Iguanodon ist ein Zweibeiner. Und richtig, seine vorderen Extremitäten dienten zum Greifen. In einem Punkt aber irrte Mendel. Das kleine Horn, das Cuvier anfänglich für ein Rhinoceroshorn gehalten hatte und das Mendel bei seiner Rekonstruktion des Schädels über die Nase des Tieres gesetzt hat, gehört ganz woanders hin. Dieser scharfe Stachel sitzt als Daumen an der Hand und diente der Verteidigung. Damit konnte das Iguanodon seine Feinde regelrecht aufschlitzen, genau wie es mit seinem mächtigen Schwanz wild um sich schlagen konnte. Aber trotz dieses Irrtums sind die belgischen Naturwissenschaftler verblüfft, wie genau Mendel das Iguanodon aus den wenigen Knochenbruchstücken, die ihm zur Verfügung standen, rekonstruiert hat. In Wissenschaftskreisen schmunzelt man nach den Funden von Bernissart über Owen und seine Rekonstruktionen des Iguanodons. Die plumpen, rhinozerusartigen Monster, die er für die Dauerausstellung bauen ließ, haben wirklich nichts mit dem Saurier zu tun. Am Ende seines Lebens nimmt Richard Owen niemand mehr ernst. Vieles, woran er geglaubt hat, hat sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Owen zieht sich gramgebeugt in seine dunkel vertäfelte Bibliothek zurück, schleicht wie ein Geist durch sein viel zu großes Haus, keines Menschen Freund. 1892 stirbt er. Vermisst wird er nicht. Er log aus Bosheit. Ein übler Fall. Bis zum heutigen Tag sind etwa 800 Dinosaurier benannt worden. Und wir haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, zu welchem Zeitpunkt diese Geschöpfe, die die Erde einst beherrscht haben, sie bevölkerten. Vor 235 Millionen Jahren tauchten erstmals Dinosaurier auf. Vor 150 Millionen Jahren, als sich das Klima auf der Erde aus immer noch nicht restlos geklärten Gründen drastisch änderte, starben sie aus. Oder etwa doch nicht? Die Forschungen der letzten 100 Jahre haben im Prinzip ergeben, dass die Vögel nicht nur die Nachfahren der Dinosaurier sind, sondern eine Teilgruppe der Dinosaurier, die in der Kreide schon entstanden ist, den ganzen Müll überlebt hat. Ein Huhn, so lerne ich von Dino Frey, ist ein Dinosaurier. Und der ganze Müll. Damit meint Dino Frey die Veränderungen, die sich auf der Erde damals aufgrund des Klimawandels ergeben haben. Das Ansteigen des Meeresspiegels hing mit diesem Wandel zusammen. Wo vorher Land war, war jetzt Wasser und nahm den schweren Landreptilien den Lebensraum. Der Klimawandel heute ängstigt viele Menschen sehr. Was, frage ich Dino Frey abschließend, können wir aus dem Schicksal der Dinosaurier lernen? Welche Katastrophe kommt da auf uns zu? Das Schicksal der Dinosaurier sollte uns lehren, endlich mal unsere Arroganz abzulegen, dass wir als Menschen die Welt beeinflussen können. Und wir können auch daraus lernen, wie beweglich Leben ist. Das Leben ohne uns funktioniert. Wunderbar ohne uns funktioniert. Wo ist da jetzt die Katastrophe? Auf Wiederhören bei Audible.